Sie müssen jetzt gehen, Frau Mühsam. Hörspiel von Irina Liebmann. Sommer 1934, Berlin, Wittenbergplatz, das Café Adler in der Morgensonne. Eine ältere Frau betritt den mäßig besetzten Gastraum, sieht sich um und nimmt schließlich an einem leeren Tisch in der Nische hinter dem Sarottimoor Platz. Sie wünschen bitte? Eine Tasse Kaffee. Einfach, Mokka, türkisch? Nein, einfach, bitte. Kaffee, bitteschön. Ja. Die Musik ist jetzt noch nicht im Preis. Bis Mittag wird nur geübt. Möchten Sie Kuchen? Nein, danke. Vielleicht irgendetwas anderes? Nein, wirklich nicht. Guten Tag. Verzeihung, sind Sie nicht Frau Mühsam? Ja. Ja, nicht? Sie haben mal da drüben mit ihm gesessen, mir am Fenster. Das ist mein Revier. Sagen Sie mal, Sie sind nicht weg. Moment, ich bin gleich wieder da. Die Kellnerin tauscht ihre Kollegin den Tisch in der Nische ab. So, erledigt. Ich hab sie übernommen. Was ist denn mit Erich? Da gibt ja da Gerüchte. Wissen Sie, was hier erzählt wird? Nein. Na was? Ist das wahr? Was wird erzählt? Dass er sich aufgehängt hat. Er hat sich nicht aufgehängt. Sie glauben das nicht. Und warum gehen Sie denn in Schwarz bei dem Wetter? Weil er tot ist. Das ist wahr, dass er tot ist. Mein Mann ist tot. Ich hab das Gleiche gesehen. Wie Sie reingekommen sind, ist mir ganz anders geworden. Wann ist das denn passiert? Am Dienstag. Dienstag? An Dienstag kann ich mir ja nicht mehr erinnern. Mein Gott. Dass ich jetzt noch jemand treffe, der ihn gekannt hat. Manchmal scheint mir schon, ich bin das Unglück selber. das durch die Straßen geht und jeder dreht sich weg. Erschlagen haben sie ihn. Wirklich? Wirklich, wo leben sie denn? Ja, wirklich. Wirklich, kahlgeschoren und den Bart ausgerissen und über ein Bordloch gehängt mit einem Seemannsknoten, den er im Leben nie hätte binden können. Wirklich tot. Psst. Lassen Sie mich doch. Wovor soll ich noch Angst haben? Vor den leeren Tischen hier? Ist ja nicht mehr jemand da, der zuhören könnte. Der Mann sagt das schon ganz automatisch. Ach, mein Gott, das ist aber auch ein Tag heute. Wo ist das denn? Oranienburg. Sonnenburg habe ich schon mal gehört. Und dann dachte ich doch wieder, der ist weg. In Prag oder so. Da wollte er doch hin. Oranienburg. Sie, da drüben werden es verlangt. Ach, die, ein Kaffee und ein Kirsch, die sind doch gerade erst gekommen. Oder wollen Sie nicht mit mir reden? Draußen ist der Niki. Wenn es vorne am Fenster vorbeikommen, könnten Sie dann mal schauen, was er macht. Vor dem Café Adler, an ein Fenstergitter gebunden, hockt ein Hund. Sitzt ganz ruhig, der Kleine. Hat er so eine süße weiße Nase. Ja, er ist nett. So gemischt, gell? Nehmen Sie einen Bohnenkamp. Ach, ich hab mir auch einen mitgebracht. Na denn. Also, ich verstehe das nicht. Warum ist denn der nicht weggegangen? Die sind doch alle weg, die Dichter. Alle nicht. Aber die meisten von unseren Stammgästen ist bald die Hälfte weg, seit die Nazis dran sind. Ich hab zu Erich immer gesagt, die reden und reden und wenn's denn ernst wird, dann sind sie weg und wir stehen da mit der Zunge im Mund. Denken Sie, darum ist er geblieben? Wir hatten kein Geld für die Fahrkarten. Ach. Es ist wahr. Na, hören Sie. Na, wenn ich's Ihnen sag. Kein Geld. Geld kann man borgen oder was verkaufen oder versetzen von mir aus, also die paar Mark. Er hatte alles in die Zeitschrift gesteckt. Das Fanal. Wir hatten noch Schulden. Na und, dann werden Sie ihm noch mehr. Na, nur hören Sie doch auf. Er hat doch schon 31 gesagt, gehen muss man. Hier wird's schlimmer als in Italien. Wer kämpfen will, der muss gehen. Und die drüber gelacht haben, die waren schon weg, da hat er immer noch hier gesessen. Und dass er endlich die Fahrkarte in der Tasche hatte, genau in der Nacht brennt der Reichstag. Und früh um 5 haben sie ihn abgeholt. Die kommen immer um 5, wenn sie jemanden abholen. Ist Ihnen das aufgefallen? Das ist, wenn man die ganze Nacht wach bleibt vor Angst, genau die Zeit, wo man denkt, ja, jetzt kommt nichts mehr. Die meisten schlafen dann ein. In Wilmersdorf sind sie mit Feuerleitern über die Balkons eingestiegen. Haben Sie davon gehört? Das war am Tage, aber die meisten waren schon weg. Warum ist er denn nicht weg? Ich verstehe das nicht. Alle sind weg. Ja. Ja, es sind alle weg. Und heute Mittag wird der Erich begraben. Herr Erich hat mich lieb gehabt. So? Wissen Sie, wer auch weg ist? Zitter Reinhold, der unten am Haupteingang vom KDW manchmal Zitter gespielt hat, hat uns alle Duty gewünscht, ein Schnäpschen ausgegeben und dann ab nach Frankreich. Ist nicht mehr für freie Menschen hier, hat er gesagt. Ja, der wird über die Grenze hier schlichen sein. Ich glaube nicht, dass der einen Pass hatte. So, ja, der ist gegangen. Alle ihn, die man gern hatte. Zitter Reinhold hat mir gesagt, bloß raus. Die werden die Grenzen noch ganz und ja verrammeln. Seit April 33 gibt's jedenfalls einen Ausreisesichtvermerk in dem Pass. Ich habe mich erkundigt. Ein Stempel mehr oder weniger. Wollen Sie auch weg? In einer Stunde geht mein Zug, 10.58 Uhr nach Prag. Ich denke, der wird heute Mittag begraben. Ja. Ich war schon am Savini-Platz und am Lützow. Es hat mich so herumgetrieben. Ich hab's zu Hause nicht mehr ausgehalten. Das kriegen Sie fertig? Der Mann ist noch nicht unter der Erde und Sie fahren schon weg? Ja, ich fahr weg. Man hat mich gewarnt. Gestern Abend. Deswegen laufe ich herum seit Stunden. So schlimm kann es ja nur doch noch nicht sein, dass man nicht mal zu einer Beerdigung gehen kann. Es ist so schlimm. Entschuldigen Sie. Ob Sie noch ein bisschen hier bei mir bleiben könnten? Mir ist gar nicht gut. Ich passe schon mit auf, wenn Sie verlangt werden. Ja, die Chefin ist jetzt sowieso hinten. Da setze ich mich mal her. Quer über den Wittenbergplatz steuern drei junge Männer in Knickerbockern und weißen Oberhemden auf das Café zu. Alle drei haben über dem linken aufgekrempelten Ärmel eine Hakenkreuzbinde. Sie gehen am Café vorbei. Sie kannten ihn aus dem Café hier? Ich habe ihn hier kennengelernt, ja. Es war nicht weiter. Er hat mich immer so angekickt, wie soll ich das sagen? Versteht ja keiner. Als ob er sich freut, dass ich da bin. Nicht als Bedienung, sondern dass es mich gibt. Dass ich auf der Welt bin. Und Kuchen hat der so gerne gegessen. Ja, Kuchen hat er gern gegessen. Und verschenkt. Mein Kuchen an irgendeine Existenz. Ich hab mich so geärgert. Zweimal hat er das gemacht. Da hat mir geschworen, ich spende ihm nichts mehr. Aber er wollte ja auch nichts. Und dann habe ich ihn eben doch gebracht. Also, hey, Oranienburg. Das ist ja für 30 Pfennig mit der S-Bahn. Wir haben da Verwandte in Richtung Friedrichsthal. Im Sommer trinken wir den Kaffee immer im Garten. Ich auch manchmal gesessen. Das ist ja ganz in der Nähe. Ich im Garten und... Sagen Sie, können Sie nicht zufällig einen Hund gebrauchen? Naja, oder die Leute da draußen mit dem Garten. Unsere Molly hat ja einen Kostplatz bei der Mulli bekommen. Das ist eine Freundin und dort hat auch den Dackel von der Mulli. So als Spusi, aber den Niki, den will niemand. Also ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe ja irgendwie gehofft... Ach, regen Sie sich doch nicht auf. Ja, das machen wir schon irgendwie. Ist er laut? Nein, laut war der nie. Na gut, das ist ja gut. Ich bringe den schon irgendwie unter. Also, dass ich noch so ein Glück habe heute. Naja, was man halt so Glück nennt, ja. Sagen wir mal, wie ist denn da gewesen im Lager? Das war Privatbesitz der SA. Und jetzt hat es sich die SS genommen. Die vermieten die Arbeitskräfte und vom Staat kassieren sie auch noch Gelder für den Unterhalt. Das ist die neue Sklaverei. Was? Naja, für die Wachmannschaften gibt es Listen, wen man nicht zu schonen braucht. Und der Erich stand ja immer drauf. Schon in Sonnenburg war er halb taub geprügelt und dann haben sie ihn geschlagen, wenn er nichts gehört hat. Aber im August hat er mir wieder ein Heft geschenkt. Na, wie jedes Jahr. Mit Zeichnungen und Versen. Zu meiner Zensi-Hochzeitstag. Na, die Hefte habe ich alle mit. Also nee, das könnte ich nicht. Was? Wegfahren. Und ich könnte die Nazis nicht bedienen. Na, wo sehen Sie denn hier Nazis? Die beiden da vorne in den Blümchenkleidern oder die Oma am Fenster? Chefin ist auch nicht Nazi. Also, hier kommen sie nicht rein. Also selten. Da sind wir, Herr Volksgenossin Braun, der geht auch vorbei. Vielleicht würden Sie überhaupt Kind bedienen. Sie hatten noch einen Bauernhof, hä? Meine Eltern. Ich hab schon als kleines Mädchen vor der Schule Schrippen austragen müssen. Na und? Darum müssen Sie hierbleiben? Was soll ich denn in Paris? Ich bin kein Dichter. Kann ja nicht mal Französisch. Na, irgendwas finden Sie doch immer. Trauen Sie sich weniger zu als der Zitter, Reinhold? Ein bisschen mehr wohl schon. Ach so? Na, wieso nicht? Ich bin ja kein Vagabund. Für die Verfolgten ist das natürlich anders. Was werden Sie denn machen? Aufschreiben. Was war? Über die Lager? Sie können eben schreiben. Hab noch nie geschrieben. Ich werde kochen gehen. Deutsche Küche. Gibt's hier noch was aus der deutschen Küche? Nur deutsches Frühstück. Kaffee, Milch, Honig, Butter, zwei Schrippen und ein Ei. Ach. Also, ohne Tiergarten sein. Wissen Sie, da wohne ich. Aus meinem Fenster kann ich direkt den Engel auf der Siegessäule sehen, den johlenden Engel. Also, wenn ich meinen Engel nicht mehr hätte. Ich könnte das nicht. Ach, bei Ihnen war das. Einmal hat der Erich gesagt, im Tiergarten sollte man wohnen, da kann man die Viktoria sehen. Da fängt der Tag gut an. Aber das ist doch eine teure Wohngegend. Wir kommen ja nur ein Zimmer. Und es war nicht weiter, wirklich. Hören Sie doch auf. Nee, wirklich. Ich kenne ihn doch. Er war eben verliebt in Sie. Er hat sich manchmal verliebt. Was ist denn schlimm daran? Ihnen hat er doch auch gefallen. Nee. Ich musste immer lachen über ihn. Weil er mich von Anfang an so angekickt hat, so glühend, dass alle Leute gleich sonst was denken mussten. Wie ich am Tisch war, hat er mich allen, die dabei saßen, vorgestellt wie eine ganz bedeutende Erscheinung, als ob er mich veralbern will. Ich fand das peinlich. Da lacht doch jeder über so einen Verehrer. Die Mädels haben auch schon gelacht. Ja, mir war das peinlich. Man war ja auch schon alt. Aber ich muss jetzt wirklich mal vor. Die Kellnerin wirtschaftet in ihrem Revier. Sie trägt ein wadenlanges, schwarzes Kleid. Die Haare sind vom Nacken glatt hochgekämmt und akkurat zusammengesteckt. Keine Strähne fällt auf den weißen Kragen. So, hier bin ich wieder. Jetzt habe ich schon Kaffee und Tee verwechselt bei der Frau da vorne. Also bin ja völlig durcheinander. War bei ihm noch was? Na, der hat doch nicht alt ausgesehen. Er ist immer ein schöner Mann gewesen. Na, Sie können ihn doch bestenfalls von 32 gekannt haben, wenn er im Februar 33 schon verhaftet war. Da war er 54. Na, da hat er doch nicht alt ausgesehen. Wie alt waren Sie? 30. Na, das ist natürlich... Das geht nicht. Was geht nicht? Das war schön, so ein zärtlicher Mann. So, ja, geschrieben hat er mir. Da war ich nicht hier für eine Woche und krieg eine Karte. Was ist mit dir? Bist du krank? Meine Männer waren nie so. Hat er Ihnen nicht gefehlt? Als er weg war? Doch. Ich hab gewartet. Oh Gott, was will denn der noch? Ach so, zahlen. Momentchen. Harry Pino. Die Zeit vergeht nicht. Sie haben nur über 20 Minuten. Ja. Das muss ja ulkig sein. Nur noch 20 Minuten in Berlin. Naja, wenn Sie denken. Man sagt ja so, ein deutscher Pessimist sitzt im Ausland, ein deutscher Optimist im KZ. Sie haben sich nach dem Erich wirklich nicht erkundigt? Er wollte doch weg, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Haben Sie nie gehört, dass er verhaftet ist? Das war ein Gerücht. Dem gibt man doch nach. Da fragt man doch. Wen denn? Sie vielleicht? Na, was hätten Sie denn gesagt, wenn ich plötzlich aufgetaucht wäre? So was geht doch nicht. Denn Sie sind doch seine Frau. Und das bleib ich auch. Aber es wäre doch schön gewesen, wenn unverhofft jemand gekommen wäre, der den Erich lieb gehabt hat. Da kann ein Mensch sterben und sie rühren sich nicht, weil sie seine Frau nicht treffen wollen. Das ist ja lächerlich. Sie haben ihn nicht lieb gehabt. Ich weiß nicht. Einerseits dachte ich, der ist weg. Andererseits habe ich auch wieder gewartet. Ich habe mir das Warten so angewöhnt. Man kann ja doch nichts machen. Und das haben sie verstanden, dass man nichts machen kann. Allerdings, ja. Sehen Sie mal da drüben das Restaurant, der Besitzer. Hat verkauft nach dem Judenboykott. SA hat ihm scheibenbeschmierte Türen eingetreten. Was hat er gemacht? Getürmt ist er mit der ganzen Familie. Der Neue ist Parteigenosse. Hat so ja in der Gaststube ein Radio aufgestellt, damit die Leute ja nichts verpassen. Und über dem Buffet steht geschrieben, die deutsche Frau raucht nicht. Wo hat's denn sowas in Berlin gegeben? Aber denken Sie, da sagt einer, mach das Radio aus, nimm den Spruch von der Wand. Nee. Keiner will nach Oranienburg. Erich wäre auch nicht freiwillig gegangen. Der Erich ist noch im Februar 1933 in den Kammersälen aufgetreten. Das war die einzige große Kundgebung gegen die Nazis und das war öffentlich. Da muss ja verrückt gewesen sein. Wo sind denn die Kammersäle? In der Teltower Straße in NW. Ach, JWD. Naja. Na was, naja? Naja, ich hab da meine Meinung. Wissen Sie, als in Oranienburg eine Rotkreuz-Delegation war, da mussten alle auf dem Appellplatz antreten und wie sie den Erich gesehen haben, haben sie gefragt, werden sie misshandelt? Da hat er gesagt, ja. Da finden Sie das auch verrückt. Ach. Wie soll ich denn das finden? Ich bin jedenfalls nicht lebensmüde. Entschuldigung. Wir können nichts machen, das wird Ihnen jeder sagen. Jetzt marschieren sie alle, Tare irgendwo, und an jeder Ecke steht ein Geheimer, da können wir doch ja nichts machen. Und die werden uns in den Krieg treiben, das werden sie sehen. Und so, ja, wenn sie Giftgas einsetzen, da können wir auch nichts machen. Wir nicht. Erinnern Sie sich an die Rote Hilfe? Ich habe deine Nähstube geleitet, jahrelang. Und vor kurzem habe ich meinen Wintermantel verkauft, damit ich dem Erich und den anderen in Oranienburg was mitbringen konnte. Und dort habe ich gesagt, es ist von den Genossen draußen und die anderen Frauen machen es genauso. damit die drin nicht erfahren, dass es gar keine Solidarität mehr gibt. Keine Aktionen. Keine rote Hilfe. Ist ja gar nichts. Nur sowas wie mit Ihnen hier. Sie fahren ja auch weg, dabei ist er noch nicht mal unter der Erde. Ich fand es seinetwegen, dass man die Wahrheit erfährt. Naja, Sie sind ja seine Frau. Ja. Na, ist ja gut. Was wollen wir uns streiten? Die letzte Viertelstunde. Eben. Kennen Sie den? Hans, hast du nie was flottet? Hitler sagt zu Mussolini, ihr habt das gut, über Italien lacht immer der blaue Himmel. Na hör mal, sagt Mussolini, über Deutschland lacht doch die ganze Welt. Ist nicht komisch, ne? Nee. Naja, oder dit. Was ist der Unterschied zwischen einem Großradio und einem Volksempfänger? Na? Ja, ganz einfach. In einem Volksempfänger hört man Deutschland über alles. Und in einem Großradio alles über Deutschland. Haben Sie auch schon ein Radio? Spare noch. Immerhin 76 Mark. Ist ja doch ganz schön, schon wegen der Musik. Wirtin hat schon gekauft. Jetzt kloppt sie immer an eine Wand, wenn ein Hörbericht kommt. Aber ich bleib auf meinem Sofa, das geht ja stundenlang. Die Kreische, die langen Reden und immer die Lieder, die Trommelschlagen und die Brüll. Da hetzen die gegen eine Nähe Musik. Aber wenn man das von Weitem hört, dann klingt auch wie aus dem Urwald. Da koche ich mal lieber einen Kaffee und guck aus dem Fenster auf meinen Engel. Es ist kein Engel, es ist die Victoria. Das ist die Siegesgöttin. Der Erich hätte sich gefreut, wenn Sie ihn besucht hätten. Ich wusste doch nicht. Sie haben Angst, ja? Frau Mühsam. Ja? Das ist doch alles sinnlos, das ganze Rede. Ich will Ihnen ja nicht die Zeit vertreiben. Ich verstehe das sehr gut, wenn es einem schlecht geht. Ich meine, das hat doch keinen Sinn. Das ist so, wie es ist. Das hat keinen Sinn, dass wir uns an was erinnern. Das hat keinen Sinn, Frau Mühsam. Man weiß schon, Fülle zu Fülle. Wie kann man so viel wissen? Das ist doch ein Unsinn. Doch, doch. Erinnern Sie sich, im Februar war doch der erste Tag des Reichsrundfunks. Da konnten die Leute rinnen, ins Rundfunkhaus Fragen stellen und ins Mikrofon sprechen. Da hat man so viele Stimmen gehört, das Volk, wie das so redet. Ich will nur sagen, das war da jeden Tag lang. Aber für mich ist es hier jeden Tag so. Man hört so viele, ob es stimmt oder nicht. Und dann soll man auch noch glauben und tun und machen. Nee. Den Hund nehme ich gerne, da weiß ich Bescheid. Für die Männer auch, mir kann ich am meisten Angst vor ihnen. Aber sonst, ich will nichts mehr hören, ehrlich. Warum haben Sie mich dann angesprochen? Gleich, als ich reinkam. Weil ich mich gefreut habe. Ich bin erschrocken. Ach, gewesen. Nicht so hart bin ich eben auch nicht, dass ich vorbeigehen kann. Und das war doch ganz gut, schon wegen dem Hund. Wissen Sie, dass der Direktor und die anderen von der Funkstunde auch in Oranienburg waren? Ja, der Gründer, der Bredo auch. Die sollen Geld unterschlagen haben. Aber von ihrem Mann, das wusste ich nicht. Als der Direktor verhaftet wurde, hat der Bredo ein Telegramm an Goebbels geschickt und verlangt, entweder sie lassen die Funkleute frei oder sie verhaften mich auch. Aha. Ja, die Berliner Funkstunde ist gewesen. Jetzt haben wir einen Reichsrundfunk und die Leute hören Radio wie die Bekloppten. Der Zug ist abgefahren und wir sitzen drin. Der Bredo hat schon zwei Selbstmordversuche. Der Knöpfke ist tot. Psst. Wer? Der Professor Knöpfke, der Rundfunkdirektor. Ach so, der Direktor. Ja, gewiss. Selbstmord. Stimmt das? Ja. Aber beim Erich stimmt es nicht. Den Gefallen hat er ihnen nicht getan. Als ich zuletzt bei ihm dort war, mussten sie ihm einen Stuhl bringen, weil er nicht stehen hat können. So haben sie ihn geschlagen und die Ohren gestutzt. Abgeschnitten? Was glauben Sie denn? Die reinen Metzger sind das. Ich will mal kicken, ob meine Uhr stimmt. Die Zeiger bewegen sich ja nicht mehr. Nachher kommen sie noch zu spät. Um diese Zeit füllt sich das Café mit Pensionären und Geschäftsleuten, auch mit Fremden aus den Hotels ohne Frühstück. Der Umsteckkalender über dem Kuchenbuffet zeigt als Datum Montag, den 16.07.1934. Sie müssen bald los. Ja. Noch 10 Minuten. Sie haben ja Ihren Kaffee noch ja nicht getrunken. Ach. Mein Gott, Sie sehen ja wirklich ganz blass aus. Werden Sie denn schaffen bis zum Bahnhof? Ich bringe Ihnen den Bohnenkampen. Ich komme gleich. Pizza damit. Kaffee, Mokka, Gebührensenkung, Fassischzeitung, Zitronen, Schokolade, lokale Zeitung. Na, wohl bekommst. Schokolade, Pizza damit. Pizza damit. Es wird doch wieder besser. Pizza damit. Kaffee, Mokka, Gebührensenkung, Fassischzeitung, Zitronen, Schokolade. Sagen Sie mal, was hätten Sie denn eigentlich mit dem Hund gemacht, wenn ich den nicht genommen hätte? Angebunden gelassen. Ach. Vielleicht hätte sich jemand erbarmt. Na, gepflegt ist er ja. Die Hunde haben ja eher Glück. Ich glaube, die Angst kommt den Hunden zugute. Hören Sie mal, ich habe keine Angst, sonst hätte ich Ihnen ja auch nicht die Witze erzählt. Da gibt es ja auch schon einen Paragraphen für, nicht? Und das mit Erich, das wusste ich wirklich nicht, dass der in Oranienburg sitzt. Kicken Sie sich doch mal um, es ist doch keiner mehr da von den Alten. Hören Sie auf damit. Ich könnte ja mal auf den Friedhof gehen. Bitte. Und wo? Dahlem. Waldfriedhof. Abteilung A. Wer geht denn da nachher hin? Ich habe keine Ahnung, wer nachher wirklich dort sein wird. Und Sie fahren weg, damit Sie das denn aufschreiben können. Und hier werden Sie ihm nicht mal die letzte Ehre geben. Das wird Ihnen nur leid tun. Zulassen, dass er verscharrt wird ohne alles. Nee. Zwischen dem Erich und mir ist alles in Ordnung. Gehen Sie hin. Ich? Ja, Sie. Er liegt in Dahlem in der Leichenhalle und wartet auf Sie. Als ich ihn zuletzt gesehen habe in der Dorfkapelle in Oranienburg, war er voller Blut und der Mund stand ihm offen. Vielleicht hat man ihn gewaschen. Aber den Mund wird er noch aufhaben unter dem Sargdeckel. Da gehen Sie hin. Er wartet auf seine Freunde aus der alten Zeit. Als jeder noch an seinen Mut geglaubt hat. Ich meine, jeder an seinen eigenen. Frau Mühsam! Ich hab über Ihren Mann gelacht, das hab ich Ihnen gesagt. war sein Ganze die Rede vom freien Menschen und von der freien Räterepublik und ohne Staat und ohne Parteien und na, daran hat er doch geglaubt. Ich glaube auch daran. Ja, und daran ist er auch kaputt gegangen. Wenn man einmal lebt, ist es nur noch die Frage, wie man stirbt. Er hat immer gesagt, der Krieg von 1914 ist nicht vorbei. Und er wird enden mit einer freien Räterepublik oder er wird weitergehen, immer weiter, weiter. Bis jeder Einzelne merkt, dass er einen Kopf hat, selbst zu entscheiden, was für ihn gut ist. Und im vorigen Jahr im Februar, als die meisten Arbeiter wussten, jetzt hilft nur noch Generalstreik, da haben sie trotzdem auf die Beschlüsse von oben gewartet und dabei ist doch ganz... Frau Mühsam. Doch, psst, doch. Wir haben es ja selbst erlebt. Im November 18, als die Arbeiter alle gestreikt haben und die Soldaten auch. Da ist sie ja gekommen, die Revolution, und hat den Erich aus dem Gefängnis befreit und alle die anderen. Frau Mühsam, Sie müssen das jetzt vergessen. Die Welt sieht doch ganz anders aus. Ihr Mann liegt totgeschlagen in Dahlem. Sie können nicht mal ihn dafür verklagen. Sie verstecken sich in ihrer eigenen Stadt schon den ganzen Morgen. Und heute ab Mittag, da werden sie ganz und ja heimatlos sein. Und dann werden sie im fremden Land kochen gehen. Was wollen Sie mir denn erklären? Es geht mir jetzt besser. Ich wollte nur noch sagen, er ist dann am 5. November entlassen worden und nur für eine Stunde nach Hause gekommen. Dann sind wir zusammen zum Hotel Treffler gegangen, in der Sonnenstraße. Und dort hat er vor vielen Menschen eine Rede gehalten gegen den Krieg. Frau Mühsam, Sie müssen jetzt gehen. Räterepublik. Ja, ich werde jetzt zahlen. Brauchen Sie nicht. Aber jetzt rücken die Schwestern Schülerinnen an und ich muss den Mädels ihre Mohrenköpfe und Spritzkuchen bringen, damit sie ihre historischen Aufgaben am deutschen Volkskörper mal vergessen können. Den Hund nehme ich mit. Denken Sie mal an uns. Die Frau steht auf, schiebt ihren Stuhl an den Tisch zurück und wendet sich zur Tür. Die Kellnerin sieht der Frau nach, bis die das Café verlassen hat, führt sich dann die vergeblich zum Winken bereitgehaltene Hand an den Kopf und steckt eine Haarspange fester, bevor sie den Tisch abräumt. Pizza damit. Pizza damit. Pizza damit. Pizza damit. Pizza damit. Pizza damit. Pizza damit. Schokolade. Pizza damit. Kaffee. Sie müssen jetzt gehen, Frau Mühsam. Hörspiel von Irina Liebmann. Dramaturgie Ulrich Griebel. Musikberatung und Klavier Rolf Zimmermann. Die Personen und ihre Darsteller: Crescentia Mühsam, Katja Parüler. Kellnerin Franziska Trögner. Erste Kellnerin Gabriele Zion. Sprecher Thomas Kästner. Schnitt Günter Werk. Ton Eva Lau. Regieassistenz Matthias Thalheim. Regie Barbara Plensat.